Straßen frei, den Sturm am Pfeil und Mann. In Zaun aus Haken, Kreuz voll Hoffnung, schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an, yeah! Reaktion erschossen, marschieren, geißen unseren Reihen.